der D-Mark die Auszahlung des neuen Geldes an die Bevölkerung begonnen. Vor den etwa 15.000 Banken, Sparkassen und anderen Auszahlungsstellen im ganzen Land bildeten sich zunächst lange Warteschlangen, die sich nach Öffnung der Schalter aber schnell wieder abbauten. Nach jüngsten Berechnungen der Deutschen Bundesbank werden sich die D-Mark-Auszahlungen in der DDR auf ein Gesamtvolumen von unter 5 Milliarden Mark belaufen. Ursprünglich hatte sich die Bundesbank auf ein Umtauschvolumen von bis zu 25 Milliarden D-Mark eingerichtet. Nach Angaben der DDR-Nachrichtenagentur ADN haben die Bürger durchschnittlich die Auszahlung von 260 D-Mark beantragt. Zeitgleich mit der Währungsunion wurden die Kontrollen an der deutsch-deutschen Grenze aufgehoben. Das Notaufnahmeverfahren für Übersiedler wurde eingestellt. Der Sender Sachsenradio ist seit heute auf Sendung. Wie die Ostberliner Nachrichtenagentur ADN mitteilte, strahlt die neue Landesfunkanstalt mit Sitz in Leipzig zunächst ein Programm aus. Ein weiteres solle möglichst bald folgen. Hervorgegangen aus dem ehemaligen Sender Leipzig versorgt Sachsenradio aus der Messestadt auch die Nachbarbezirke Dresden und Chemnitz. Als weitere neue Landesrundfunkanstalt sendet seit heute der Thüringer Rundfunk aus Weimar ein Eigenprogramm. Auch das Radio für Mecklenburg und Vorpommern, RMV, nahm am Tag der Währungsumstellung mit zwei Programmen die Arbeit auf. Die DDR-Nachrichtenagentur ADN sprach von einem ersten Schritt zur Umgestaltung des Hörfunks in eine unabhängige öffentlich-rechtliche Einrichtung. Der konservative Vorsitzende der russischen kommunistischen Partei Poloskow hat unmittelbar vor der Eröffnung des 28. Parteitages der KPDSU zum Dialog zwischen Reformern und Konservativen aufgerufen. In einem Interview mit der Moskauer Zeitung Sowjetskaja Russja erklärte Poloskow, einige politische Kräfte hätten im Vorfeld des morgen beginnenden Parteitages die Situation überdramatisiert. Es müsse mit den Radikalreformern, die mit ihrem Austritt gedroht hatten, verhandelt werden. Diejenigen allerdings, die die Partei in eine sozialdemokratische Bewegung verwandeln wollten, sollten die KPDSU ruhig verlassen, betonte Poloskow. In Klagenfurt ist heute nach dreitägiger Dauer der Autorenwettbewerb um den diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Preis zu Ende gegangen. Die mit umgerechnet 22.000 Mark dotierte Auszeichnung ging an die 34-jährige Birgit van der Beke aus Frankfurt am Main für ihre Familiengeschichte Das Muschelessen. An dem Wettbewerb hatten sich 22 deutschsprachige Autoren aus beiden deutschen Staaten sowie Österreich, der Schweiz, den USA und aus Rumänien beteiligt. In München erhielten heute die Schauspieler Lena Stolze und Ulrich Mühe den Deutschen Darstellerpreis des Bundesverbandes der Fernseh- und Filmregisseure. Der Wetterbericht, die Wetterlage. Auf der Südseite eines umfangreichen Tiefs über der Nordsee fließt mit einer kräftigen westlichen Strömung frische Meeresluft nach Mitteleuropa. Die Vorhersage: nachts nachlassende Schauertätigkeit, morgen im Norden wechselhaft mit Schauern, im Süden vorübergehend freundlicher, gegen Abend zeitweise Regen aufkommend, Höchsttemperaturen 17 bis 22 Grad. Und die weiteren Aussichten bis Mittwoch wechselhaft und nur mäßig warm. Eine Meldung des Seewetteramtes Hamburg, deutsche Nordseeküste Südwest 6. Wetter- und Temperaturangaben von heute 14 Uhr. Berlin bedeckt 20 Grad, Köln-Bonn wolkig 16, Helsinki stark bewölkt 20, Stockholm stark bewölkt 17, Oslo Regen 16, London stark bewölkt 18, Kopenhagen bedeckt 18, Amsterdam Gewitter 14, Brüssel Regenschauer 16, Zürich wolkig 18, Paris wolkig 20, Nizza leicht bewölkt 27, Barcelona leicht bewölkt 25, Madrid leicht bewölkt 29 Grad, Mallorca wolkenlos 28, Lissabon wolkenlos 23, Wien stark bewölkt 21, Prag wolkig 23, Warschau leicht bewölkt 27, Budapest leicht bewölkt 33, Belgrad wolkenlos 34, Venedig nach Gewitter 24, Rom leicht bewölkt 30 Grad. 17.04 Uhr, die nächsten Nachrichten um 18 Uhr. Meldungen zur Verkehrslage. Staus auf folgenden Strecken: Niedersachsen Autobahn 7 Hannover Richtung Hamburg, zwischen Dorfmark und Soltau Süd 4 Kilometer. Nordrhein-Westfalen A1 Bremen Richtung Köln zwischen Kamenzentrum und Schwerte 9 Kilometer. A1 Euskirchen Richtung Dortmund zwischen Köln-Löwenich und Kreuz Köln-Nord 3 Kilometer. A1 Bremen Richtung Dortmund zwischen Kreuz Lotte Osnabrück und Lengerich 3 Kilometer. A3 Frankfurt Richtung Oberhausen zwischen Köln-Königsforst und Leverkusen 12 Kilometer. A44 Kassel Richtung Dortmund zwischen Soest und Kreuzwerl 5 Kilometer. Und Bayern A9 Nürnberg Richtung München zwischen Langenbruck und Dreieck Holledau 3 Kilometer Stau. Deutschland und die Welt. Redakteur am Mikrofon ist Gerhard Fleischle. Hörerinnen und Hörer, das ist heute ein ganz besonderer Tag. Nach 42 Jahren gibt es in Deutschland wieder ein einheitliches Währungsgebiet, das zugleich zu einem gemeinsamen Wirtschafts- und Sozialraum werden wird. Und erstmals seit 45 Jahren können Deutsche die innerdeutsche Grenze an allen Stellen wieder uneingeschränkt und ungehindert passieren. Das sind dann auch die Schwerpunktthemen dieser Sendung, die uns dennoch den Blick nach draußen nicht ganz verstellen sollen. Aus Washington erwarten wir einen Bericht zur Absicht der USA, die Atomartillerie aus Europa, aus der Bundesrepublik abzuziehen. Und aus Moskau kommt ein Beitrag zum bevorstehenden Parteitag der KBDSU. Unsere Kolumne schließlich knüpft an die neuen Daten für die Deutschen an, erinnert an die Vergangenheit und orientiert auf ein neues Deutschland. So viel vorab. Und nun zur Währungsumstellung, die ja in der DDR nicht nur die Premiere der D-Mark, sondern auch die Übernahme zahlreicher bundesrepublikanischer Rechtsvorschriften und neuer Steuer- und Rentenregelungen bedeutet. Der Tag hatte mit einem Sturm auf die Bankschalter begonnen und den Start in die soziale Marktwirtschaft begleiteten hoffnungsfreudige, aber auch besorgte Stimmen. Nicht zuletzt die der verantwortlichen Politiker. Wir berichten zunächst aus Berlin. Am Mikrofon Hans-Jürgen Fink. Gestern Abend hat Lothar de Maizière zusammen mit seiner Familie seine letzte DDR-Mark ausgegeben. Heute früh in Treptow bei seiner Sparkasse hat er seine erste D-Mark in Empfang genommen und dann genau 4,60 Mark davon für das Mittagessen in der Kantine bezahlt. Vor wenigen Minuten hat der Ministerpräsident hier im Festsaal des Ministerrates, wo Minister und Experten den ganzen Tag über den Journalisten Rede und Antwort standen, der Saal hat sich inzwischen kurz vor fünf beträchtlich geleert, hat der Ministerpräsident also noch einmal erklärt, warum dieser Tag, dieser 1. Juli, ein Datum des historischen Optimismus sei. Wir wissen, dass mit einem so wichtigen und so mutigen, beherzten Schritt auch bestimmte Gefahren verbunden sind, aber auch die haben wir gesehen und denke, wir werden uns auf die einstellen und werden auch die richtigen Mittel und Methoden finden, diesen zu begegnen. Bloß es ist leider Gottes in den letzten Wochen üblich geworden, lediglich von den Risiken des Staatsvertrags zu reden und keiner redet von den wirklich riesigen Chancen. Ich, Mitarbeiter von mir waren jetzt zwei Tage in der Schweiz zu einer Wirtschaftsberatung, wo Ungarn, Polen, Tschechien und andere waren, die sagten, ihr habt ja die Bundesrepublik an der Seite und ihr habt die Währungsunion am 1.7. Ihr könnt doch von Schwierigkeiten gar nicht reden. Das müssen wir auch mal sehen. Ja, darf ich noch mal eine Nachfrage nochmal? Aber da haben Sie wirklich den Eindruck, wenn Sie mit den Menschen hier reden, dass sie auch geistig darauf vorbereitet sind, auf diese neuen Bedingungen? Dass sie tatsächlich begreifen, worum es jetzt geht? Ich denke schon, dass sie es begreifen. Und zwar gibt es ein ganz deutliches Zeichen, was wir heute beispielsweise sehen, dass die Bürger 2.000 Mark umtauschen könnten oder heute als Erstausstattung in Empfang nehmen und sie nehmen durchschnittlich 400 Mark in Empfang. Sie sehen sehr genau, was Not tut, dass es jetzt eben nicht darum geht, in einen Kaufrausch zu verfallen, sondern dass es darum geht, den notwendigen Lebensbedarf zu decken und zu arbeiten. Manch einer hatte vergangene Nacht ein wenig Wehmut erkennen lassen, als er den letzten Alu-Chip ausgab. Nicht so aber der Ministerpräsident. Ich denke, dass die überwiegende Stimmung eine gute Stimmung ist. Es hat also seriöse Meinungsforschungsinstitute gegeben, die sahen, 70% der Bevölkerung befürworten diese Entwicklung, 13 sahen ja vielleicht und der Rest sagt nur nein. Es entspricht etwa dem Wahlergebnis oder dem der Zusammensetzung der Größe, wie sie die Koalition ist. Und dass nun die PDS nach wie vor wehmütig ist, na wer wird sich aber denken, menschlich also menschlich. Die Stunde Null hatte gestern Nacht in Berlin um Mitternacht mit einem Chaos begonnen, als die Deutsche Bank, Zweigstelle Alexanderplatz, genau um diese Zeit ihre Pforten öffnete, um den ganz Eiligen den ersten D-Mark-Schein in die Hände zu drücken. Die Leute vor der Türscheibe wurden fast platt gedrückt. Günter Hetzke war mitten in dem Getümmel. Eine Stimmung, als ob Deutschland bereits Weltmeister geworden wäre. Und in einem Punkt gab es durchaus Übereinstimmung. Es ging ums Geld. Schlag Mitternacht öffnete die Deutsche Bank ihre Pforten und ließ die ersten 30 DDR-Bürger in ihre Niederlassung, um Deutsche Mark abzuheben. Doch nach einer halben Stunde geriet die Aktion außer Kontrolle. Wird von hinten gedrückt, wie verrückt. Vorne fallen die Leute eben reihenweise rum, vor allem junge Frauen und so. Wird da für Ordnung gesorgt? Ist da jemand, der da... Da ist niemand, der für Ordnung sorgt. Drei Polizisten sind durch. Naja, aber... Drei Polizisten gegen Marcel. Den drängelnden und schiebenden Pulk vor den Toren bildeten vor allem Schaulustige und Medienvertreter. Die DDR-Bürger bildeten derweil eine Schlange, um Einlass zu erhalten. Sie haben gerade auf die Uhr geguckt. Wie lange schätzen Sie denn, müssen Sie noch anstehen, bis Sie dran sind? 3 Stunden. Ich bin jetzt so etwa so 1,5 Kilometer gegangen. Es ist 11:55. Was glauben Sie denn, wann Sie denn etwa dran sind? Oh, kann ich nicht sagen. Haben Sie einen Stuhl mitgebracht? Noch im Auto gelassen. Warum muss das denn gerade heute sein? Aus Lust, aus der Freude heute gerade. Mancher alte und neue DDR-Beobachter hatte vor einem Kaufrausch gewarnt, wenn die DDR-Deutschen nun das begehrte Westgeld in die Hände bekämen. Wie es scheint, haben sie falsch getippt. Planlos jedenfalls, so hat Inge Evers herausgefunden, tragen sie ihr Geld nicht in die Geschäfte. Was heben Sie denn ab? 2000. Was wird damit gemacht? Kopfhörer. Für alle möglichen Sachen. Lederjacken, Videorekorder, Döner, Kebab und so weiter. Und wenn die 2000 alle sind? Dann sind sie alle. Dann leben wir normal weiter. Und dafür haben Sie noch Reserve? Ja. Naja, ich werde arbeitslos jetzt im August, also. Was heben Sie denn ab? Nicht na 1000 Mark. Da müssen Sie so lange mit auskommen. Ja. 1300. Damit fahre ich erstmal am Montag nach Bayern. Und Sie? 2000, ich will auch in Urlaub fahren. Nach Marokko. 500, das Nötigste kaufen, damit man leben kann. Werden Sie denn heute am Sonntag auch schon was ausgeben? Ja, eine Umweltkarte kaufe ich mir, um mir West-Berlin anzusehen. Wie viel wollen Sie denn abheben? 2000. Und was machen Sie mit den 2000? Verreisen oder irgendwas, nur sehen. Ich muss ja erstmal eine Hände haben und dann werde ich erstmal sehen, was los ist. Heute werde ich erstmal feiern. Aber sonst erstmal verreisen. In Griechenland, das ist mein Traumland eigentlich, Griechenland. Ja, nur kann nichts mehr erfüllen. Ja. Wie viel werdet ihr denn abheben? 2000. Und was macht er damit? Und wohin fahren? Darf man mal fragen, wie viel Sie abgehoben haben? Jeder 2. Jeder 2000. Auf keinen Fall sinnlos ausgeben. Wir wollen auf meinen nächsten 14 Tagen mit Sicherheit nicht irgendwo wieder Schlange stehen. Davon haben wir die Nase voll. Ist das ein aufregender Tag für Sie heute? Ach, eigentlich nicht. Wir waren nicht lange genug darauf vorbereitet. Noch eine aktuelle Information, Herr Fleische, zur Kabinettssituation. Innenminister Diestel hat ja gestern Abend seine Partei, die DSU, verlassen und er hat einen Aufnahmeantrag bei der CDU in Leipzig gestellt. Gefragt, ob Diestel oder auch der umstrittene Justizminister Wünsche das Kabinett verlassen müssten, erklärte de Maizière: Ich habe nicht die Absicht, an meinem Kabinett rumbasteln zu lassen, egal von wem. Und mit dieser Information zurück nach Köln. Tja, wir bedanken uns nach Berlin. Wir bleiben beim Thema, gehen aber in den Süden der DDR nach Dresden, von wo jetzt Uwe Eckhard Böttger berichtet. Tja, Gerhard Fleischle, kein Chaos in Dresden. Im Gegenteil, die D-Mark war hier schneller als erwartet unter den Leuten. Heute gab es in der sächsischen Metropole nur vereinzelt Schlangen an den Sonderschaltern der Banken und Sparkassen. An der D-Mark-Auszahlung beteiligten sich in Dresden wie überall auch die neu eingerichteten Filialen der bundesdeutschen Geldinstitute, die sich übrigens eines regen Zuspruchs erfreuen konnten. Das Stimmungsbild hier vor Ort ist durchaus geteilt. Neben Euphorie wurde auch einige Skepsis deutlich, als ich mich mit dem Mikrofon umhörte. Ja, eigentlich ein schönes Gefühl. Man kann wahrscheinlich etwas mehr jetzt anschaffen. Was wollen Sie sich kaufen jetzt zunächst? Jetzt noch nichts. Erstmal abwarten. Nicht? Mal sehen, wie es weitergeht. Ja, das ist natürlich gigantisch. Also nur mit Ostmark aufgewachsen ist und kennt, was er für Nachteile hatte. Und jetzt eine die beste Währung der Welt hat, das ist natürlich toll. Schön, schön. Eine sehr starke Währung. Ist schön, dass man sie in der Hand halten kann. Ich halte das Ganze für eine Rosskur, aber wahrscheinlich für das Einzige, was denkbar ist. Ich habe es nicht gebraucht, sagen wir es so. Wir waren auch so mit dem Geld, was wir vorher verdient haben, glücklich genug. Der Arbeitslose in Köln denkt genauso wie in Dresden. Wahnsinn eigentlich. Man freut sich, dass man das noch erleben kann überhaupt. Es war irre, es war kein Tag war zu viel, wo wir auf die Straße gegangen sind. Es war alles so wunderbar. Meine Frau und wir waren zusammen, also ein Wahnsinnsgefühl. Mal einen Bausparvertrag machen und dann unser Traum ist kleines Häuschen mal in ein paar Jahren. Ob und wann dieser Traum in Erfüllung geht, wird die Zukunft zeigen. Soweit Gerhard Fleischle, dieser Stimmungsbericht hier aus Dresden. Tja, und unterdessen hat sich auch unser Korrespondent aus Rostock gemeldet, Henning von Levis. Dass schon am ersten Tag der Währungsunion blaue Blüten auftauchen würden, damit hatte wohl niemand gerechnet. Und dann geschah es angeblich heute Morgen gegen 11 Uhr in Feldberg im Kreis Neustrelitz. Als dort eine Kundin der BHG, der Bäuerlichen Handelsgenossenschaft, ihren D-Mark-Scheck einlöste, drückte man der Frau unter anderem 300er in die Hand, die der im Gaststättenwesen tätige Ehemann als Blüten entlarvte. Bei einer genaueren Prüfung der noch in der BHG vorrätigen Scheine stießen die Bankangestellten angeblich auf zwei weitere falsche Hunderter. So meldete es die Nachrichtenagentur ADN heute Mittag und bezeichnete den Entdecker des Falschgeldes als Experten für die deutsche Mark. Vor einer Stunde um 16.08 Uhr musste ADN eingestehen, dass der Experte sich geirrt hatte. Die in Neustrelitz ausgegebenen blauen Hunderter sind echt. Das bestätigte eine bundesrepublikanische Bank. Man sei verunsichert gewesen, weil es sich um ältere Drucke gehandelt habe, so die Erklärung aus Neustrelitz. Ja, und so viel zur Währungsumstellung. Mit dem heutigen Tag sind auch die Personenkontrollen an den deutsch-deutschen Grenzen verschwunden. Die freie Fahrt wurde mit der Unterzeichnung eines Abkommens der beiden deutschen Innenminister Schäuble und Distel besiegelt am Übergang zwischen dem thüringischen Höhenbach und dem oberfränkischen Neustadt bei Coburg. Für uns mit dabei war Peter Litzenkirchen. Hier ist ein Bericht, der mit den Worten des Ministers Schäuble beginnt. Was wir seit 40 Jahren erträumt haben, und was viele lange nicht mehr zu hoffen wagten, wird Wirklichkeit. Der ungehinderte Weg von Deutschland nach Deutschland. Deutsche, auch die meisten Ausländer, dürfen ab sofort die Grenzen zwischen den beiden deutschen Staaten sowie zwischen West- und Ost-Berlin an jeder beliebigen Stelle ungehindert überqueren. Schäuble und sein Ostberliner Amtskollege Peter Michael Distel ließen es allerdings offen, wie denn die anderen Ausländer, die keine Freizügigkeit in Deutschland genießen, zu kontrollieren sind. Stattdessen sprach Distel, der mehrfach von einigen der rund 2000 Zuschauer beschimpft wurde, von dem Trauma Todesstreifen. 1378 Kilometer Grenze, die durch Metallgitterzäune, Mauer, Stacheldraht, Selbstschussanlagen und Minengürtel Deutschland brutal in seiner Mitte durchschnitten, haben endgültig jeglichen Sinn verloren. Dem Ostberliner Minister wurde von Offiziersschülern aus Suhl Protestplakate entgegengehalten. 40 Jahre missbraucht und betrogen, in den letzten Wochen nur noch belogen. Die Transparente wurden während der Vertragsunterzeichnung von aufgebrachten Zuschauern heruntergerissen. Verkehrte Welt an der deutsch-deutschen Grenze. Der Alltag diktierte das Ministertreffen und DDR-Bürger äußerten Sorgen im Gespräch mit Wolfgang Schäuble. Es wird nicht schlechter in der DDR, sondern es wird besser. Deswegen haben Sie alles gemacht. Nein, es wird besser werden. Die Vertragsunterzeichnung selbst war kurz und bündig und die Urkunde für die DDR ohne jegliches Wappen im Gegensatz zum Bundesadler auf der Bonner Ausfertigung. Ein Volksfest sollte es werden, hat es zuvor aus dem Bundesinnenministerium geheißen. An dem allerdings der Bonner Amtschef nicht teilnehmen konnte. Er flog nach einem kurzen Bad in der Menge, die ihn ausgiebig feierte, weiter an die Grenze zur Tschechoslowakei, um auch dort den Beginn des visafreien Reiseverkehrs einzuläuten und einen Grenzübergang bei Waldsassen zu eröffnen. Die Verknüpfung dieser beiden Ereignisse bringt zum Ausdruck, dass wir die deutsche Einheit nicht aus isoliertem nationalen Egoismus, sondern in europäischer Verantwortung anstreben. Das Vereinigte Deutschland muss Teil eines Europa der offenen Grenzen sein, Teil eines solidarischen Miteinander, das ganz Osteuropa erfasst. Auch die folgende Nachricht hat mit der deutschen Einheit zu tun. Die amerikanische Regierung will der NATO den Abzug ihrer Atomartillerie aus Europa vorschlagen. Es handelt sich um Waffen, die überwiegend in der Bundesrepublik stationiert sind. Aus Washington berichtet Gunnar Schulz-Burgel. 4 Tage vor dem NATO-Gipfeltreffen in London hat die Bush-Regierung nach Angaben der Washington Post den Vorschlag gemacht, ihre atomare Artillerie aus Europa abzuziehen. Das würde bedeuten, dass etwa 1400 Nuklearwaffen aus der Bundesrepublik und weiteren 4 Ländern entfernt würden. Die meisten dieser Atomgranaten sind allerdings in der Bundesrepublik stationiert. Durch die anstehende Wiedervereinigung der beiden Deutschlands, so heißt es in Washington, seien diese Waffen überflüssig geworden. Außerdem möchte Bush-Kanzler Kohl unterstützen, heißt es in der Washington Post. Die atomaren Artilleriewaffen der Amerikaner seien für Bonn bei allen anstehenden Verhandlungen eine schwere Bürde, die man dem Kanzler abnehmen möchte. Am morgigen Montag will Bush sich mit Militärberatern in seinem Ferienhaus in Maine über Einzelheiten unterhalten. Bereits Ende Mai waren im Anschluss an die NATO-Außenministertagung in Brüssel Gerüchte laut geworden, dass die Amerikaner auf die Modernisierung der Artillerie und der atomaren Kurzstreckenraketen verzichten wollen. US-Außenminister Baker wollte seinerzeit allerdings nichts bestätigen. Der neue Vorschlag, so die Washington Post in ihrer heutigen Ausgabe, sei bereits mit den Verbündeten erörtert worden. Die Idee ist in der Luft, sagte ein Beamter des US-Außenministeriums gegenüber der Zeitung. Jetzt werde man die Details angehen. In Washington rechnet man damit, dass die Initiative eventuell noch vor dem NATO-Gipfel Gestalt annimmt. Im Juni hatte die UdSSR bereits vorgeschlagen, dass Washington und Moskau sofort mit Verhandlungen über den Abzug dieser Waffen beginnen. Die Sowjetunion möchte, dass ein vereinigtes Deutschland vollständig atomwaffenfrei ist. Die USA wollen allerdings nach dem Abzug der atomaren Artilleriewaffen amerikanische und europäische Kampfflugzeuge mit etwa 450 atomaren Kurzstreckenraketen bestücken. Man denkt in Washington daran, damals 1995 zu beginnen. Im Verteidigungshaushalt des kommenden Jahres sind bereits mehr als 118 Millionen Dollar für diese sogenannten TASM-Waffen vorgesehen. TASM steht für Luft-Boden-Raketen. Bush möchte mit dieser neuen Initiative den Sowjets und seinen westlichen Verbündeten weitestgehend entgegenkommen, schreibt die Washington Post. Durch den Zusammenbruch des Warschauer Pakts sei eine Kriegsgefahr in Europa zurzeit so gut wie ausgeschlossen, heißt es. Im Mai hatte Bush bereits angekündigt, dass auf die Modernisierung der landgestützten Kurzstreckenrakete vom Typ Lance verzichtet werde. Der neue Vorschlag, so meint man in Washington, müsste auch Moskau gefallen. Außerdem hofft man, dass Gorbatschow eine Mitgliedschaft Gesamtdeutschlands in der NATO nun nicht mehr als völlig ausgeschlossen ansieht. Nächste Station ist Moskau. Die angereisten Delegierten zum 28. Parteitag der KPDSU signalisieren der Zentrale spannungsgeladene Stimmung an der Basis. Die Partei steckt in einer Krise, eine Spaltung ist nicht mehr auszuschließen. Hören Sie unseren Korrespondenten Eduard Neumeier. An diesem Montag werden 4.700 offizielle Delegierte und rund 350 extra dazu ausgewählte Vertreter von Arbeitern und Bauern mit noch nicht präzise bestimmtem Status den wohl ungewöhnlichsten Parteitag in der Geschichte der KPDSU eröffnen. Ungewöhnlich aus nicht nur einem Grunde, sondern ungewöhnlich, weil es zu einer Generalabrechnung mit 7 Jahrzehnten kommunistischer Politik kommen könnte. Ungewöhnlich, weil die Partei im Wissen tagt, dass sie von ihrer Führung um die verfassungsverankerte Garantie ihres Machtmonopols gebracht wurde. Ungewöhnlich, weil innerhalb und außerhalb der Partei die Frage einer Parteispaltung diskutiert wird. Ungewöhnlich, weil es zum ersten Male eine Art formierte Opposition innerhalb der Partei gibt. Auch, dass sich die KPDSU mit einer Neuorganisation ihrer Führungsstruktur den Formen demokratischer Parteien des Westens annähert, hat für dieses Land und diese Partei als eine Ungewöhnlichkeit zu gelten. Und, dass die Sowjetunion zum Zeitpunkt des Parteitages ökonomisch dem Ende zutreibt, kennzeichnet einen weiteren außerordentlichen Umstand. Vielen, auch unter den Delegierten, erscheint der Ausgang des 28. Parteitages als völlig ungewiss. Sie und auch gute Kenner der sowjetischen Innenpolitik sehen die KPDSU zwischen Skylla und Charybdis treiben, zwischen zwei Alternativen des Untergangs. In diesem Szenarium bedeutet eine Vermeidung der Parteispaltung ein ebenso verhältnisvolles Datum wie eine Spaltung. Eine Spaltung über die Politik der Partei und der Führung würde von einer zunehmenden Zahl, auch von Sowjetbürgern, als logische Folge der politischen Entwicklung betrachtet. Rund die Hälfte einer größeren Zahl von befragten Bürgern erwartet diese Spaltung. Die andere Hälfte traut der Partei nicht zu, weiterhin führende Kraft zu sein. Im Falle einer Spaltung bliebe ein gewisslich schwacher, dogmatisch-leninistischer Kern, dessen Größe vor kurzem beim Wiedergründungskongress der Kommunistischen Partei Russlands sichtbar geworden ist. Einer solchen konservativen Nachhut könnte Michail Gorbatschow gewiss nicht weiter vorstehen. Sein ohnehin schwer beschädigtes Ansehen im Lande würde noch weiter sinken. Und was aus diesem beträchtlichen Rest würde, was er täte, es ist schwer vorherzusagen. Gorbatschow will die Parteispaltung verhindern. Das ist die erkennbare Linie seit seiner Ankündigung, an der Spitze der Partei in der von ihm gewünschten neuen Struktur bleiben zu wollen. Um diese Einheit zu wahren, muss er sachliche Kompromisse anbieten. Da es beim Streit in der Partei nicht um abstrakte Denkfiguren geht, sondern um handfeste Politik, muss er Kompromisse anbieten. Abschließend die Kolumne. Autor ist heute Heinz-Werner Hübner. Die historische Stunde und dass dies ein historischer Tag sei, darauf berufen sich seit langem Politiker, wenn sie irgendwo an einem x-beliebigen Tag etwas eröffnen oder einweihen, wenn sie einer Konferenz vorsitzen, national oder international, wenn ein Abkommen zu unterzeichnen oder ein Freundschaftsvertrag zwischen zwei Völkern abzuschließen ist. So gesehen scheint es, dass es sich mit den historischen Tagen verhält wie mit den Sternschnuppen. Zu gewissen Jahreszeiten sind sie besonders häufig. In der Geschichte der Deutschen ist der November ein geschichtsträchtiger Monat. Das Ende des Kaiserreichs und der Beginn der Ersten Deutschen Republik, Hitlers Putschversuch und Jahre später das missglückte Attentat auf ihn, sind hier zu datieren und im letzten Jahr der Sieg der unblutigen Revolution, die in Leipzig ihren Ausgang nahm. Und das alles am jeweils 9. November. Der Juli, seit eh und je ein Ferienmonat, ist im Buch der deutschen Geschichte der Jüngeren allein mit dem 20. 1944 verzeichnet. Ein Tag, an dem deutlich wurde, dass es noch ein anderes Deutschland gab als das Reich Hitlers. Ist heute, der 1. Juli 1990, ein historischer Tag? Ich denke ja. Mit dem ersten Staatsvertrag zwischen beiden deutschen Staaten, der heute in Kraft tritt, wird es zwischen Oder und Rhein nur noch eine Währung geben, werden in der Wirtschaft und im Sozialbereich die gleichen Bedingungen oder auch Vorschriften und Gesetze gelten. Aber mehr noch. Von heute an wird das, was 40 Jahre lang unter dem Titel Die deutsche Frage als Thema auf den Konferenztischen der Siegermächte von 1945 lag, nur noch ein Papier sein, auf dem Punkt für Punkt zügig abgehakt werden kann. Sicherlich. In den 2+4 Gesprächen wird die Frage der Souveränität der Deutschen und die damit verknüpfte nach der Zugehörigkeit zum westlichen Bündnissystem noch manchen Wirbel verursachen. Doch die Einheit der Deutschen wird sie nicht verhindern, auch nicht verzögern. Wird heute, so kann man fragen, ein neues Kapitel im Buch der deutschen Geschichte aufgeschlagen? Die erste Seite des vorangegangenen Kapitels wurde vor einem halben Jahrhundert geschrieben, genau am 1. September 1939. Vor dem Reichstag, der sein Domizil in einem Opernhaus in Berlin hatte und dessen Mitglieder in der Mehrzahl braune Uniformen trugen, verkündete Hitler, dass seit 5.45 Uhr zurückgeschossen wurde. Seine Behauptung, dass polnische Soldaten auf deutsches Gebiet vorgedrungen seien, war eine Lüge, wie auch die Zeitangabe, denn in Wahrheit waren die deutschen Armeen schon eine Stunde früher um 4.45 Uhr in Polen einmarschiert. Und zwei Tage später, als England und Frankreich, was Hitler nicht erwartet hatte, sich mit Deutschland im Kriegszustand erklärten, versicherte der Führer seinen Getreuen: Wir haben nichts zu verlieren, wir haben alles zu gewinnen. Das Ende ist bekannt. Die letzten Trümmer, die der von ihm gewollte Krieg hinterlassen hat in Mitteleuropa, werden nun weggeräumt. 50 Jahre hat es gedauert, dass anstelle von Konfrontation und Misstrauen Einsicht und Vernunft traten. Churchill und Adenauer, de Gaulle und Willy Brandt und schließlich Gorbatschow sind zu nennen. Die einen haben die Mauern zwischen den Völkern im Westen niedergelegt, die anderen die Barrieren, die den Westen vom Osten trennten. Und nicht zu vergessen der Amerikaner Marshall, dessen Hilfsplan das Fundament für den Wohlstand Westeuropas wurde. In der prosperierenden Bundesrepublik, in der in den ersten Jahrzehnten nach der Währungsreform 1948 kein Politiker versäumte, daran zu erinnern, dass man in einem Provisorium lebe und dass die Vereinigung in Freiheit das Ziel aller Politik sei, ist, wenige Meter vor dem Ziel, mehr Irritation als Freude oder gar Jubel zu registrieren. Vergessen die Zeit, als man der deutschen Trennung gedenkend Kerzen in die Fenster stellte. Statt Fackelzügen Versammlungen von Bedenkensträgern. Und das reicht von der Sorge um den Bestand der Kindergärten, den Besitzanspruch der einst Enteigneten, der Besorgnis um die DDR-Literatur, bis hin zu der Frage, ob denn Berlin wieder Hauptstadt werden dürfe. Der Mantel der Geschichte streift die zweitstärkste Wirtschaftsmacht der Welt und macht offenbar, dass in ihr die Provinzler den Ton angeben. Sie sollten nicht das Sagen haben. Noch in diesem Jahr wird es wieder ein Deutschland geben, nicht das Reich Bismarcks, weder in seinen Grenzen noch in seinem Anspruch. Es wird auch nicht, wie die Skeptiker um Deutschland herum mit Furcht und mit Häme bemerken, das Vierte Reich sein. Es wird ein großes Land sein, das im letzten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts viel mit sich selbst beschäftigt sein wird. Denn es muss den östlichen Teil seines Gebiets ins Lot bringen, so, dass der Zeiger der Waage, der an der Elbe steht, in die Mitte zeigt. Einem inneren ausgewogenes Deutschland, das zusammen mit Frankreich der Kern Europas ist, eine Vision? Wenn sie denn Wahrheit ist, und wer wollte daran zweifeln, dann ist die Niederlage Deutschlands 1945 am Ende ein Gewinn gewesen, vor allem für die Deutschen. Sie hörten die Sendung Deutschland und die Welt. Redakteur am Mikrofon war Gerhard Fleischle. Es ist 17:30 Uhr im Deutschlandfunk Nun Kultur heute. Redakteur am Mikrofon ist Frank J. Heinemann. Zwei vielbeachtete Kulturveranstaltungen, einmal Literatur, einmal Film, gehen an diesem Sonntag zu Ende. In Klagenfurt der Ingeborg-Bachmann-Autorenwettbewerb, in München das Filmfest. Berichte aus Klagenfurt und München stehen am Anfang der Sonntagsausgabe von Kultur heute. Nach der Tagesaktualität unser Report der Woche. Er informiert über die Folgen der Wende in der DDR und in Osteuropa für die deutsche Kulturarbeit im Ausland, soweit sie vom Goethe-Institut betrieben wird. Und ganz zum Schluss noch eine Glosse zum Tage, und die dreht sich natürlich ums Geld, genauer um die Mühen eines Westberliners beim Abschied vom blauen Charlie und anderen DDR-Geldscheinen. Zuerst also nach Klagenfurt, wo es übrigens auch um Geld, um ansehnliche 150.000 Schillinge österreichische geht. Wer sie diesmal beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb davonträgt und wie es bei der Preisentscheidung zuging, erfahren Sie von Hajo Steinert. Selten war sich die Klagenfurter Jury so einig wie am Samstagmorgen zwischen 9 und 10. Peter von Matt stellte den Autor an die Seite von James Joyce und Arno Schmidt. Peter Demetz konstatierte trocken, mir ist die Spucke weggeblieben, so gut war das. Helmut Karasek schwärmte von dem anarchischen Kampf gegen die Diktatur.